Darauf sandte der König Boten aus, und sie versammelten zu ihm alle Vornehmen von Juda und Jerusalem. Und der König ging hinauf zum Tempel Jahwes und alle Männer von Juda und alle Bewohner Jerusalems mit ihm, sowie die Priester und die Propheten und das ganze Volk, so klein wie groß, und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesgesetzbuchs, das im Tempel Jahwes gefunden worden war. Sodann trat der König an die Säule und übernahm die Verpflichtung vor Jahwe, dass sie Jahwe nachwandeln und seine Gebote, Zeugnisse und Satzungen von ganzem Herzen und von ganzer Seele beobachten wollten, um so die Worte dieses Bundesgesetzes, die in diesem Buche geschrieben standen, in Kraft treten zu lassen. Und alles Volk trat in den Bund. Hierauf gebot der König dem Hohenpriester Hilkia und dem zweithöchsten Priester und den Schwellenhüttern, alle Geräte, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels angefertigt waren, aus dem Hauptraume des Tempels Jahwes hinauszuschaffen. Und er ließ sie außerhalb Jerusalems in den Kaltbrennereien am Kidron verbrennen und brachte ihren Staub nach Bethel. Auch beseitigte er die Götzenpriester, welche die Könige von Juda eingesetzt und die dann auf den Höhen in den Städten Judas und in der Umgebung Jerusalems geräuchert hatten, sowie die, welche dem Baal, der Sonne, dem Monde, den Tierkreisbildern und dem ganzen Heere des Himmels räucherten. Und er ließ die Aschera aus dem Tempel Jahwes hinaus vor Jerusalem ins Tal des Kidron schaffen und verbrannte sie im Tale des Kidron, zermalmte sie dann zu Staub und warf den Staub von ihr auf die Gräber der gemeinen Leute. Ferner brach er die Behausungen der Unzucht geweihten ab, die sich am Tempel Jahwes befanden, wo selbst die Weiber Zelte für die Aschera webten. Und er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und verunreinigte die Opferhöhen, wo selbst die Priester geräuchert hatten, von Geba an bis nach Beerseba. Auch brach er die Höhen der Boxgestalten ab, die am Eingange des Tores des Stadthauptmanns Josua standen, welches dem, der ins Tor der Stadt eintritt, zur Linken liegt. Doch dürften die Höhenpriester nicht zum Altare Jahwes in Jerusalem hinansteigen, sondern aßen ihren Anteil inmitten ihrer Brüder. Auch verunreinigte er die Gräuelstätte, die im Tale Ben Hinnom lag, dass niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter für den Melech durchs Feuer gehen ließe. Ferner beseitigte er die Rosse, welche die Könige von Juda zu Ehren der Sonne am Eingange zum Tempel Jahwes hingestellt hatten, nach der Zelle des Kämmerers Netan Melech zu, die im Pavarim lag, die Wagen der Sonne aber verbrannte er. Und die Altäre, die sich auf dem Dache des Obergemachs des Ahas befanden, welche die Könige von Juda gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels Jahwes gemacht hatte, brach der König ab und lief von dannen und warf den Schutt von ihnen ins Kidrontal. Und die Höhen, die östlich von Jerusalem, südlich vom Ölberge lagen, die Salomo, der König von Israel, der Astarte, dem Scheusal der Sidonier, und dem Kamos, dem Scheusal der Moabiter, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter, errichtet hatte, ließ der König verunreinigen. Auch zertrümmerte er die Mahlsteine und hieb die Ascherin um und füllte ihre Städte mit Menschengebeinen an. Aber auch den Altar zu Bethel, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte, errichtet hatte, auch diesen Altar samt der Höhe brach er ab und verbrannte die Aschera und zermalmte sie zu Staub. Als sich nun Josia umwandte und die Gräber erblickte, die sich dort am Berge befanden, sandte er hin, ließ die Gebeine aus den Gräbern holen, verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn so, nach dem Worte Jahwes, das der Gottesmann verkündigt hatte, der diese Dinge verkündigte. Da fragte er, was ist das für ein Grabmal, das ich da sehe? Die Leute der Stadt aber antworteten ihm, das ist das Grab des Gottesmannes, der aus Juda kam und diese Dinge, die du getan hast, über den Altar von Bethel verkündigte. Da befahl er, lasst ihn. Niemand beunruhige seine Gebeine. Also ließ man seine Gebeine unversehrt samt den Gebeinen des Propheten, der aus der Landschaft Samaria stammte. Dazu beseitigte Josia auch alle die Höhentempel, die sich in den Städten von Samaria befanden, welche die Könige von Israel errichtet hatten, Jahwe zum Zorne zu reizen, und verfuhr mit ihnen ganz so, wie er zu Bethel getan hatte. Und alle Höhenpriester, die da selbst waren, schlachtete er auf den Altären und verbrannte auf ihnen Menschengebeine. Darauf kehrte er nach Jerusalem zurück. Und der König gebot allem Volk also, feiert Jahwe, eurem Gotte, ein Passa, wie in diesem Bundesgesetzbuche vorgeschrieben ist. Denn es war kein solches Passa gefeiert worden, wie dieses, von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und die ganze Zeit der Könige von Israel und der Könige von Juda hindurch, sondern erst im 18. Jahre des Königs Josia wurde Jahwe dieses Passa zu Jerusalem gefeiert. Dazu vertilgte Josia auch die Totenbeschwörer, die Zeichendeuter, die Teraphim und die Götzen und alle die Scheusale, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er die Worte des Gesetzes in Kraft treten ließe, die in dem Buche, das der Priester Hilkia im Tempel Jahwes gefunden hatte, geschrieben standen. Und seinesgleichen hatte es vor ihm keinen König gegeben, der sich so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus aller Kraft, genau nach dem Gesetze Moses, zu Jahwe bekehrt hätte, und auch nach ihm erstand seinesgleichen nicht. Doch ließ Jahwe nicht ab von seinem heftigen Grimm und Zorn, indem er über Juda erzürnt war um aller der Ärgernisse willen, mit denen ihn Manasse zum Zorne gereizt hatte. Und Jahwe sprach, auch Juda will ich aus meiner Gegenwart entfernen, gleich wie ich Israel entfernt habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, nämlich Jerusalem und den Tempel, von dem ich verheißen, mein Name solle da selbst sein. Was aber sonst noch von Josia zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, wieder den König von Assyrien zu Felde an den Euphratstrom. Da zog ihm der König Josia entgegen, er aber tötete ihn zu Megiddo, sobald er ihn zu Gesicht bekommen hatte. Da fuhren ihn seine Diener tot von Megiddo hinweg, brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Begräbnis. Die Landbevölkerung aber nahm Jehoahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König an seines Vaters statt. 23 Jahre war Jehoahas alt, als er König ward, und 3 Monate regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Hamutal, die Tochter Jeremias, und stammte aus Libna. Und er sät, was Jahwe missfiel, ganz wie seine Väter getan hatten. Der Pharao Necho aber setzte ihn zu Ribla in der Landschaft Hamat gefangen, dass er nicht König blieb zu Jerusalem, und legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silbers und 10 Talenten Goldes auf. Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, an seines Vaters Josia statt zum König und wandelte seinen Namen um in Jojakim. Den Jehoahas aber nahm er mit sich, und er gelangte nach Ägypten und starb daselbst. Das Silber aber und das Gold lieferte Jojakim dem Pharao. Er musste jedoch das Land einschätzen, um das vom Pharao verlangte Geld zu liefern, je nachdem ein jeder geschätzt war, trieb er das Silber und das Gold von der Landbevölkerung ein, um es dem Pharao Necho zu liefern. 25 Jahre war Jojakim alt, als er König ward, und 11 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Sebuda, die Tochter Pedajas, und stammte aus Ruma. Und er sät, was Jahwe missfiel, ganz wie seine Väter getan hatten.